haben die Schnauze voll. Mit Märchen bist du reich und stark. Ist das nicht einfach toll? Ist nicht gierig gemein, das kann ja nur ein Jude sein. Ist nicht gierig gemein, das kann ja nur ein Jude sein. Durch Lüge, Sühne und Betrug, der Jude stets kassiert. List nicht gierig gemein, das kann ja nur ein Jude sein. List nicht gierig gemein, das kann ja nur ein Jude sein. Zeichen für den Schein, gesühnt wird nun genug. Das Volk legt Göllmann prima ein, mit Sühne und Betrug. List nicht gierig gemein, das kann ja nur ein Jude sein. List nicht gierig gemein, das kann ja nur ein Jude sein. Ihr wollt zum Teufel gehen, ihr könntet euch auch selbst entfernen, wir wollen euch nicht mehr sehen. Nicht mehr sehen! List nicht gierig gemein, das kann ja nur ein Jude sein. List nicht gierig gemein, das kann ja nur ein Jude sein. Wir können ihn auch selbst entfernen, wir wollen uns nicht mehr sehen. Nie mehr! Oh, ist nicht gierig gemein, das kann ja nur ein Jude sein. Ist nicht gierig gemein, das kann ja nur ein Jude sein.